Deutschlandfunk, Deutschland heute. André Poggenburg war mal ein Star in der AfD. 2016 verbuchte er einen fulminanten Wahlerfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Er galt als Weggefährte von Björn Höcke, dem Rechtsaußen der Partei. Zurzeit allerdings steckt André Poggenburg in der Krise. Den Landes- und Fraktionsvorsitz in Sachsen-Anhalt hat er verloren. Und in dieser Woche kam die Nachricht, dass der AfD-Bundesvorstand ihn mit einer 2-jährigen Ämtersperre belegen will. Der Grund dafür ist mutmaßlich das Auftreten von Poggenburg, der allzu sehr mit Nazi-Tradition liebäugelt. Jetzt stellt Poggenburg auch noch Überlegungen an, eine Art Ostableger der AfD zu gründen. Unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt, Christoph Richter, hat mit André Poggenburg gesprochen. Mein Name ist André Poggenburg. Ich darf Sie heute hier begrüßen. Lange galt André Poggenburg als der Star, die Galionsfigur der ostdeutschen AfD. Neben Björn Höcke war er der prominenteste Vertreter des völkisch rechten Flügels in der AfD. Aus dem Stand hat Poggenburg 2016 die Rechtspopulisten mit 24,3% in den Magdeburger Landtag gehievt. Ein bundesweiter, bis heute unerreichter Spitzenwert. Doch durch seine Wortwahl ist er in der Partei umstritten. Erst zum Jahresbeginn hat Poggenburg beim Kurznachrichtendienst Twitter, Zitat, den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein patriotisches Jahr 2019 gewünscht. Zu viel für den AfD-Bundesvorstand, der ihn jetzt mit einer 2-jährigen Ämtersperre belegen will. Poggenburg zeigt sich unbeeindruckt. Stattdessen geht er einen Schritt weiter und hat die Ambitionen einer Abspaltung, will eine Ost-AfD. Ja, das wird jetzt heftig diskutiert in den ostdeutschen Landesverbänden. Man schaut natürlich auch, wie entwickelt sich jetzt die Bundespartei in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weiter. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser eigentliche Gründungsgedanke, der Zusammenhalt, auch das patriotische Gefühl, ja, verloren gegangen ist oder auch verloren gehen soll. Das wird besonders in den Ostbundesländern als sehr negativ angesehen. Der frühere AfD-Landeschef André Poggenburg, der Journalisten gegenüber immer höflich auftritt, ist ein jungenhafter Typ. Er trägt einen braunen Anzug, am Revers seines Mantels trägt er deutlich sichtbar eine blaue Kornblume. In den 1930er Jahren war es das Erkennungszeichen der Nationalen Sozialisten. Nach Meinung von Poggenburg wird die AfD durch den Westen dominiert. Er beobachte einen Linksruck in der Partei, die von einer geradezu hysterischen Angst vor einer Beobachtung des Verfassungsschutzes getrieben sei. Und er fordert ein Zusammengehen mit Pegida. Was eine Ost-AfD dann wollen würde, kann ich ja jetzt auch nur spekulieren. Ich gehe aber dann schon davon aus, dass dann natürlich Sozialpolitik beispielsweise, die ja jetzt in der Bundes-AfD immer so ein bisschen noch zurückgehalten wurde, die Programmatik, dass die dann wirklich käme, auf den Osten auch zugeschnitten ist. Ich nehme nochmal das Beispiel Rente, wo sich ja die AfD schwer tut, ein Rentenkonzept zu entwickeln, was Ost und West genügt. Da gibt es im Osten natürlich recht klare Vorstellungen. Solidarprinzip vor Einzelverantwortlichkeit, ja. Grundrente, das sind schon Themen. Innerhalb seiner Fraktion im Magdeburger Landtag reagiert man nervös auf die Abspaltungstendenzen, weshalb man ihm jetzt auch ein Ultimatum gestellt hat und ein klares Bekenntnis zur AfD fordert, erläutert Oliver Kirchner, einst Vize unter Poggenburg, jetzt Fraktionschef der Magdeburger AfD-Landtagsfraktion. Wir möchten in unserer Partei keine Spalter haben und ich denke, vor wichtigen Wahlen wie in der Landtagswahl in mehreren ostdeutschen Ländern oder auch bei den Kommunalwahlen ist das kontraproduktiv, jetzt sich abspalten zu wollen und eine neue Partei zu gründen. Innerhalb der Fraktion, auch der Partei, haben sich viele einstige Wegbereiter von Poggenburg abgewandt. Der Vorwurf, er wolle nur mit Schlagworten auffallen, inhaltliche Arbeit sei ihm ein Graus. Ich habe den Eindruck, um es mal ganz deutlich zu sagen, dass man André Poggenburg kaltstellen will. Und zwar, weil er offenkundig habituell zu einer bestimmten Machtgruppe in der AfD nicht passt. Rechtsextremismus-Experte David Begerich ist ein ausgewiesener Kenner der AfD und beobachtet Poggenburg von Anfang an. Die Ambitionen, eine Ost-AfD zu gründen, sei aber auch ein Versuch Poggenburgs, sich nicht auf das Abstellgleis schieben zu lassen, so Begerich weiter. Also ich glaube, kurz gesagt, André Poggenburg sucht seine Rolle. Wenn er einmal die Hauptrolle gespielt hat, dann möchte man nicht so gern am Ende des Stückes oder zur Mitte des Stückes hin, wir sind ja zur Mitte der Legislatur hin, der Statist sein. Und ich glaube, das erklärt auch einiges. Johannes Fawig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg, sieht in Poggenburg einen, wie er sagt, Krawallpolitiker, der nun die Partei vor sich hertreibe. Ja, die AfD beginnt jetzt wirklich sich zu zerlegen. Das ist ein Prozess, der sich schon länger abgezeichnet hat. Ich glaube, im Kern bleibt die AfD eine rechtsextreme Partei. Am Wochenende soll es ein erstes Vernetzungstreffen geben, um die Ambitionen einer Ost-AfD weiter auszuloten. Beobachter wie David Begrich geben so einer Abspaltung allerdings weniger Erfolgschancen, sondern sehen darin eher ein Sammelbecken unzufriedener AfD-Mitglieder. Jetzt rauszugehen mit einer Parteigründung, das halte ich für eine Zellteilung und ich glaube, das wäre nicht von Erfolg gekrönt, sondern das würde letztendlich die AfD schwächen. Mehr noch, André Poggenburg könnten die Ambitionen einer Ost-AfD am Ende auch persönlich schaden und das Aus innerhalb der Magdeburger Landtagsfraktion bedeuten. André Poggenburg liebäugelt mit einer Ost-AfD. Der Beitrag war von Christoph Richter.